Ich bin alter Fickerballer mit der Colt-Rapper weg. Du machst kein Gangster, Note, du machst Goldhändler-Rap. Also mach hier nicht auf krass, du Lotschein. Aber grad deine Zähne haben Schachbrettmuster. Ich bin Waffenschmuggler, Feuer auf dich fake. Warum machst du Deutsch-Rap, wenn es Deutsche nicht verstehen? Und du willst für die Straße flohen, doch bist wie Rotze, denn du ziehst dich an der Nase hoch. Rap Guantanamo, schießt die Magnum leer. Steck ich in die Deutsche Bahn ein, dann nur als Aktionär. Yeah, die Gun, die ich auf meine Reise mitnehme, ist vorbeugend, wie der Imam beim Freitagsgebet. Fick dein Givenchy, 6 Sterne Sweater, denn der Gangbanger Rapper und der Peschmerge-Member sind für dich da, wenn du ne harte Hand suchst. Fick Hugo Boss, ich komm im Karate-Anzug. Ich zähle das Geld per Geldzählmaschine. Ich bin Millionär, doch dein Benz ist nur Diesel. Du kannst dich verstecken, doch wer soll dich beschützen? Farid, Casey, ich geh in dein Rücken. Kennex in Tokyo, aber was für Payback? Vor 2 Jahren machtest du im Knast auf Blockdance. Kennex in Tokyo, ich bin Polizei bekannt. Jeder dritte 500er ging schon durch meine Hand. Kennex in Tokyo, ich will alle ficken. Warum machst du auf Kante, du Schwappeldicke? Kennex in Tokyo, Rapper fressen frei. Messerstecherei, Schrägstrich, der letzte Samurai. Shisha-Millionär, Rap-Millionär. Samstag mehr Gäste in meiner Rebel-Lounge als du auf deinem Rap-Konzert. Letztens wollte mich ein Porsche überholen, weil ich auf Kuh tat im Benz wie der Formel-1-Pilot. Ha, geh und frag mal deinen Papi nach dem Piss-Test. Das Ding mit dir riecht mir radikal nach Inzest. Und wieso redest du vom Body-Mass-Index, wenn du in Klamotten von der Caritas drinsteckst? Krass, mach nicht auf richtiger Babbo mit H&M, C&A, Kick oder Taco. Mittlerweile wird jede Fotze auf einmal vom McDonalds-Arbeiter zum Klamottendesigner. Der Handelstämmende, bewaffnet in die Banken rennende Fick. Mit Waffen protzende Schatten, boxende schwache Fotzen. Trag bei mir lieber einen Mundschutz zum Block, denn hier wird unorthodox, ohne Grund zugeboxt. Ich zähle das Geld per Geldzählmaschine. Ich bin Millionär, doch dein Benz ist nur Diesel. Du kannst dich verstecken, doch wer soll dich beschützen? Farid, Casey, ich geh in dein Rücken. Kennex in Tokyo, aber was für Payback? Vor 2 Jahren machtest du im Knast auf Breakdance. Kennex in Tokyo, ich bin Polizei bekannt. Jeder dritte 500er ging schon durch meine Hand. Kennex in Tokyo, ich will alle ficken. Warum machst du auf Kante, du Schwappeldicke? Kennex in Tokyo, Rapper fressen klein. Messerstecherei, Schrägstrich, der letzte Samurai.